بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، stehen geblieben beim Glaube an die Engel. Damit haben wir begonnen das letzte Mal. Und wir kamen zu den Aufgaben der Engel. Vorher erst einmal eine kurze Zusammenfassung. Wir sagten, dass der Glaube an die Engel aus vier Aspekten besteht. Wer kennt diese? Ja? Erstens an die Existenz der Engel, ja? An die Eigenschaften der Engel, an die Aufgaben und an die Namen der Engel, die genannt wurden, und allgemein an alle anderen, die nicht genannt wurden. Kennen wir denn alle Engel? Nein. Wie viele Engel gibt es überhaupt? Kennen wir die Anzahl der Engel? Kennen wir nicht. Und deswegen müssen wir allgemein an alle Engel glauben, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat einige namentlich erwähnt, und so der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und an die müssen wir namentlich glauben, aber wir sagen nicht, das sind die einzigen, sondern es gibt noch viele, viele andere, und die Anzahl der Engel ist uns nicht bekannt. Aber sind es viele oder wenige? Ja? Es sind sehr, sehr viele, und ein Beispiel dafür hatten wir, glaube ich, erwähnt, und zwar, was für ein Beispiel zeigt, wie viele es sind? 70.000 Genau, wie nennt man dieses Gebäude? Al-Baytul Ma'mur. Und dieses Gebäude, Al-Baytul Ma'mur, ist über der Kaaba, unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Sehr schön. Das waren also die vier Aspekte. Wer einen Aspekt nicht verinnerlicht, kann nicht behaupten, dass er an die Engel glaubt, sondern es müssen alle diese vier Aspekte verinnerlicht werden. Kommen wir nun weiter. Nachdem wir einige Aufgaben der Engel erwähnt haben, auf Seite 121 hat der Verfasser Hafizahullah einige Aufgaben erwähnt, bis Seite 123. Und auf Seite 123 machen wir nun weiter, bi'idhnillahi ta'ala. Und zwar heißt es hier, was also sind die Engel? Der Verfasser sagt, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, sie sind Teil der Schöpfung Allahs. Die Engel besitzen einen wunderbaren Körper aus Licht, der verschiedene Gestalt annehmen oder sich einer bestimmten Form angleichen kann, dabei aber stets eine edle Gestalt darstellt. Sie besitzen gewaltige Kräfte und außergewöhnliche Fähigkeiten, und Allah trug ihnen auf, ihm zu dienen, subhanahu wa ta'ala. Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Die Engel wurden aus Licht erschaffen und die Dschinn aus rauchlosem Feuer, und Adam wurde aus dem erschaffen, was euch beschrieben wurde. Also aus Erde. Dieser Hadith, der authentisch ist, erklärt uns, aus was die Engel erschaffen wurden. Und zwar aus Licht. Wie nun dieses Licht ist, welche Eigenschaften es besitzt, wissen wir nicht. Wir wissen, sie wurden aus Licht erschaffen. Das genügt schon, Und man braucht jetzt nicht umso mehr zu philosophieren, welche Art von Licht ist das und so weiter und so fort. Denn es gibt leider immer wieder Menschen, die begnügen sich nicht mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam erklärt hat, sondern sie wollen immer viel mehr hinterfragen, selbst wenn es keine Belege aus Koran und Sunna gibt. Wenn es Belege aus Koran und Sunna geben würde, wäre das was anderes. Aber die verborgene Welt, Alam al-Ghaib, ist jene Welt, die mit den Sinnen alleine nicht zu erfassen ist, sondern es ist jene Welt, die einzig und allein durch die Offenbarung al-Wahi zu erfassen ist, zu erkennen ist und auch nicht in der völligen Form, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht alles von der verborgenen Welt uns beigebracht, aber der Teil, der uns bekannt ist, ist uns nur durch Al-Wahi, also die Offenbarung, bekannt, und Al-Wahi teilt sich auf natürlich in Koran und Sunna. Also die Engel sind aus Licht erschaffen. Allah beschreibt die Engel als stark und gewaltig, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet, sie seien von gewaltiger Größe und mächtigem Körperbau. Zu ihren Merkmalen gehören Trefflichkeit und Schönheit. All das ist in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Was nun ihre Besonderheiten betrifft, die Engel besitzen besondere Merkmale und Eigenschaften, die sie von den Dschinn, den Menschen und allen übrigen Geschöpfen unterscheiden. Diese sind erstens, sie bewohnen den Himmel und kommen zur Erde herab, um Befehle Allahs auszuführen. Allah Azza wa Jalla sagt: "Yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Er sendet die Engel mit dem Geist von seinem Befehl herab, auf wen von seinen Dienern er will, warnt und verkündet, dass es keinen Gott gibt außer mir, darum fürchtet mich allein. Also diese Aya belegt, dass der Aufenthaltsort der Engel die Himmel sind. Die unterschiedlichen Himmel, wir wissen, es gibt 7 Himmel. Der Aufenthalt der Engel, der Ort, ist der Himmel, aber sie kommen herab auf die Erde, um natürlich die Befehle Allahs Azza wa Jal auszuführen, die Befehle, die Aufgaben, die wir gesehen haben, ob es das Behüten der Menschen, der Gläubigen ist, ob es das Aufschreiben der Taten ist, ob es das Lenken der Naturphänomene ist und so weiter und so fort. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erklärt, dass sie sich auch abwechseln. So zum Beispiel die Engel, die Taten aufschreiben, sie wechseln sich wann ab? Ja? Zu Fajr und zum Asr-Gebet. Wechseln sie sich gegenseitig ab, so steigen die einen wieder hinauf und die anderen steigen wieder herab. Zweitens, sie werden weder durch Männlichkeit noch durch Weiblichkeit beschrieben. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala tadelnd über die Ungläubigen: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Und sie machen die Engel, die ja Diener des Al-Abamas sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben und sie werden befragt werden. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, dass die Engel männlich sind, und wir sagen auch nicht, dass die Engel weiblich sind, sondern sie sind ohne Geschlecht. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen kein Geschlecht zugeordnet, und die Kuffar haben gesagt, es sind weibliche Wesen. Hier könnte jetzt jemand, der vielleicht den Islam nicht richtig verstanden hat oder noch nicht so sehr den Koran gelesen hat, sagen: Ja, warum tadelt Allah Azza wa Jal diejenigen, die sagen, Engel wären weibliche Wesen? Ist denn das Weibliche etwas Schlimmes? Natürlich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen. Er hat in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt männlich und weiblich erschaffen. Aber das Problem an dieser Geschichte ist was? Dass die Kuffar sich schämten vor dem Weiblichen. Ihr wisst, dass die Kuffar, die Mushrikin, sie haben die, wenn jemand ein Mädchen zur Welt gebracht hat, hat man sie bei lebendigem Leibe begraben. Und man hat sich geschämt dafür. Allah sagt nun, ihr schämt euch, dass ihr eine weibliche Person habt, gezeugt habt. Aber ihr schämt euch nicht dann zu sagen, Allah Azza wa Jal hat weibliche Personen, eben die Engel. Das heißt, darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, dass das Weibliche etwas Schlechtes ist. Erstens, wie gesagt, die Engel werden weder beschrieben mit, dass sie weiblich oder männlich sind. Aber zweitens, warum tadelt Allah Azza wa Jal die Kuffar? Weil eben die Kuffar das so angesehen haben, dass weiblich etwas Schlechtes ist. Sie wollen es nicht haben, aber Allah schreiben sie dann das Schlechte, bei ihnen natürlich das Schlechte, zu. Und das geht natürlich nicht. Wenn du etwas nicht magst für dich, dann darfst du es auch nicht Allah zuschreiben. Ja, also nicht, dass man denkt, es wäre so, weil der Koran eben das weibliche Geschlecht unter den Menschen oder in der Pflanzenwelt oder egal wo auch immer schlecht darstellt. Nein, nicht das ist der Grund. Also, wie gesagt, Ibadur Rahmani hat Allah Azza wa Jal sie genannt. Es sind Diener Allahs Tabaraka wa Ta'ala, Diener des Barmherzigen und Gnädigen, Jalla wa Ala. Drittens, sie widersetzen sich nicht dem Befehl Allahs und begehen keinerlei Sünden, denn Allah erschuf sie im Gehorsam ihm gegenüber. Allah Azza wa Jal sagte, Ya ayyuhal ladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara. Alayha malaikatun ghiladun shidadun. Und hier ist der springende Punkt. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Jawad, kannst du das bitte ein bisschen stärker machen? Das ist also der Unterschied zwischen den Engeln und den Menschen und den Dschinn. Der Mensch sündigt, die Dschinn ebenso. Es gibt muslimische und nicht-muslimische Menschen. Es gibt muslimische und nicht-muslimische Dschinn. Aber die Engel sündigen nicht. Es gibt keinen Engel, der sündigt. Sondern die Engel tun das, was Allah tabaraka wa ta'ala auferlegt hat. Weiterhin, sie werden die Anbetung Allahs nicht müde und nicht überdrüssig. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Ihm gehört, wer in den Himmeln und auf der Erde ist und diejenigen, die bei ihm sind, wer sind diese? Die Engel natürlich. Und diejenigen, die bei ihm sind, sind weder zu hochmütig, ihm zu dienen, noch werden sie dessen müde. Sie preisen ihn Nacht und Tag und lassen darin nicht nach. Und das ist natürlich eine wunderschöne Eigenschaft. Und der Muslim, wenn er lernt, welche Eigenschaften diese Engel haben, versucht er natürlich hier wettzueifern. Und so gut es geht, auch Allah Azza wa Jal ohne hochmütig zu sein, ohne müde zu werden, zu dienen. Natürlich mit dem Unterschied, dass der Mensch so erschaffen wurde, so schwach erschaffen wurde, dass er auch müde wird. Und deswegen gibt es unter den Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Kann ein Mensch die Stufen der Engel erreichen oder gar besser werden? Einige Gelehrte sagen ja. Und die anderen sagen nein. Auf jeden Fall, auch wenn man die Stufen der Engel nicht erreichen könnte oder gar besser werden nicht erreichen kann, sollte man doch versuchen, sich den Engeln zu nähern. Und deswegen sagen auch einige Gelehrte, die Umsetzung des Glaubens führt dazu, dass man das Animalische verlässt, ja, das eher wilde oder tierische Verhalten verlässt, um mehr näher zu gelangen zum Verhalten der Engel. Ja? Denn Tiere verhalten sich nur nach dem Instinkt. Ja, sie können sich nicht ändern. Aber der Mensch immerhin hat das Vermögen, seinen Verstand zu benutzen. Diesen soll er benutzen, um wegzukommen von diesem animalischen Verhalten hin zu dem Verhalten der Engel, eben der totalen bzw. der reinen Unterwerfung Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommen wir zum eigentlichen Punkt hier und dem Grund, warum wir diese Eigenschaften der Engel lernen, und zwar zu den Früchten des Glaubens an die Engel und der Auswirkung dieses Glaubens. Und das ist, liebe Geschwister, sagen wir einmal, die praktische Glaubenslehre. Wenn wir die theoretische Glaubenslehre haben, dass wir lernen, wer sind die Engel, was für Eigenschaften haben sie, dann ist die praktische Glaubenslehre, dieses umzusetzen, dass diese Lehren, die wir hier lernen, einen Einfluss haben auf unser Leben. Und im Allgemeinen führt die Aqida, die reine Aqida, zu einem guten Benehmen. Und im Umkehrschluss kannst du dann ableiten von einem schlechten Benehmen, dass man keine reine Aqida hat. Auch wenn man behauptet, man hätte die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a, man hätte die Aqida der Gefährten und der Tabi'in und die ihnen folgen. Wenn aber im Handeln kein Benehmen zu entdecken ist, kein guter Charakter wiedergespiegelt wird, dann ist sicherlich der Grund dafür, dass die Aqida falsch ist. Denn derjenige, der zum Beispiel weiß, wie man die Namen und Eigenschaften Allahs zu verstehen hat, aber dann keinen guten Charakter hat, was hat er dann von den Namen und Eigenschaften gelernt? Nichts. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr oft einen Charakterzüge nach dem Glauben erwähnt. Und zwar sagte er zum Beispiel, wer an Allah und an den Tag der Auferstehung glaubt, der soll Gutes sagen oder ruhig sein. Das Gute zu sagen ist eine Benimmregel, ist ein guter Charakter. Ruhig zu sein, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, ist ein gutes Benehmen. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam hat das hier verbunden mit was? Mit dem Glaube an Allah und an den Tag der Auferstehung. Denn wenn du weißt, du wirst auferstehen, du wirst zur Rechenschaft gezogen, es gibt die Hölle, es gibt das Paradies, es gibt die Waage, Yawm al-Qiyamah, dann wirst du dich auch hüten davor, Schlechtes zu sagen. Wenn ich aber schlecht rede, wenn ich aber beleidige, wenn ich aber Urteile fälle ohne Wissen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich überhaupt nicht an Allah und an den jüngsten Tag richtig glaube. Ich glaube an die Existenz Allahs vielleicht. Ich glaube an ein paar Eigenschaften Allahs. Aber dieses Wissen gelangt nicht in mein Herz. Es hat keinen Einfluss auf mein Herz. Und der Beleg dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salah al jasadu kullu, wa idha fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Und im Körper ist ein Organ, wenn es gut ist, ist der ganze Körper gut, und wenn es schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht. Dies ist das Herz. Schauen wir uns also an, welche Auswirkungen dieser Glaube haben muss. Und wenn du diese Auswirkungen in deinem Leben nicht wiederfindest, dann bedeutet das, du hast nicht an die Engel richtig geglaubt. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich glaube an Jibril, ich glaube an die Engel rechts und links neben mir, aber ich sündige. Wo ist dann der Glaube, der wahre Glaube? Erstens, das Wissen um und der Glaube an ihren Schöpfer und dessen Erhabenheit, vollkommene Macht und Herrschaft. Denn die Majestät des Geschöpfes weist auf die Majestät seines Schöpfers hin. Was heißt dieser Satz? Ja? Zeigt. Genau. Als wir über die Beweise für die Existenz Allahs geredet haben, haben wir gesagt, wenn du ein Handy hast und du schaust dir dieses Handy an, dann kannst du von diesem Handy ableiten, welche Eigenschaften der Konstrukteur hat. Ist der Konstrukteur blind? Unmöglich. So klein wie diese ganzen Teile sind. Ist der Konstrukteur taub? Unmöglich, sonst könnte er nicht gucken, ob eine Melodie zu hören ist oder nicht. Ist der Konstrukteur unwissend? Hat er keine Ahnung von Telekommunikation und so weiter und so fort? Natürlich nicht. Das heißt, du kannst von dieser Sache ableiten, wie der Konstrukteur, welche Eigenschaften er hat. Wenn nun Engel so groß und gewaltig sind, dass ein Engel zwischen seinem Ohrläppchen und seiner Schulter eine Strecke von 500 Jahren sind, wie gewaltig ist dann der Schöpfer selbst, subhanahu wa ta'ala. Wenn es Engel gibt, dessen Füße in der tiefsten Erde ist und dessen Schulter unter dem letzten Himmel sind, wie gewaltig ist dann Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Jibril 600 Flügel hat und wenn er diese Flügel bewegt, fallen Juwelen und Diamante davon. Wie herrlich und schön ist dann der Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das ist die erste Auswirkung. Wenn du weißt, wer die Engel sind, dann liebst du umso mehr Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du weißt, welche Eigenschaften die Engel haben, dann verherrlichst du umso mehr Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil du sagst, wenn dieser Engel so schön ist, wie schön ist dann Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn du weißt, sie sind schön, das ist eine Eigenschaft der Engel, insbesondere natürlich Jibril alayhi salam, dann hat jeder von uns Sehnsucht. Willst du Jibril sehen? Oder ist es dir egal, ob ich ihn sehe oder nicht sehe, ist egal. Der Gläubige, der tatsächlich an diese Engel glaubt, der würde gerne Jibril sehen. Natürlich, ich würde gerne mal diesen Flügel sehen, der den Horizont verdeckt hat. Ich würde gerne mal diesen Flügel sehen, diese Flügelspitze sehen, mit der Jibril alayhi salam das Volk von Lut emporgehoben hat und wieder und dann runtergeschmissen hat. Wenn du Jibril sehen möchtest und Sehnsucht hast, dann hast du doch umso mehr Sehnsucht, den Schöpfer von Jibril zu sehen. Weil wenn Jibril schön ist, dann ist Allah Azza wa Jal natürlich viel schöner. Und genauso ist es mit den anderen Engeln. Das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, die Sabanier, wer waren denn die Sabanier? Welche Aufgaben haben die Sabanier? Genau, das sind die Engel, die in der Hölle die Menschen bestrafen. Wenn diese Engel gewaltig sind in der Strafe, wie gewaltig ist dann Allah in seiner Strafe? Das heißt, man fürchtet Allah dann umso mehr, wenn du weißt, das sind Geschöpfe, die werden sterben. Und trotzdem sind sie so gewaltig in der Strafe. Wie sehr ist dann Allah Azza wa Jal der Stolze subhanahu wa ta'ala, wenn er die Menschen bestraft? Das heißt, das ist die erste Auswirkung. Das Wissen um den Schöpfer durch die Erkenntnis über die Engel. Denn die Regel lautet, die Majestät des Geschöpfes weist auf die Majestät seines Schöpfers hin. Also die Herrlichkeit des Geschöpfes, die Schönheit des Geschöpfes weist natürlich auf die Schönheit, die Herrlichkeit des Schöpfers hin. Die Engel aber sind im Diesseits und im Jenseits von äußerster Stärke. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie in der vorherigen Ayah schon, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Starke, hartherzige Engel. Wenn das Allah Azza wa Jalla ist, fragen bitte am Ende, dann, wenn das die Geschöpfe Allahs sind, wie gewaltig ist dann Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Die Engel sind somit von strenger Natur und kraftvollem Körper. Zweitens die Dankbarkeit für Allahs Güte und Fürsorge. Warum? Wie verstehe ich die Güte und Fürsorge Allahs durch den Glauben an die Engel? Wie? Wie sorgen sich die Engel um uns? Sie beschützen uns, genau. Jeder Mensch hat vor sich und hinter sich Engel, die ihn beschützen. Sie beschützen ihn so lange, bis die Vorbestimmung Allahs eintritt, dann gehen sie weg. Du musst den Unfall machen, dann machst du den Unfall. Aber die Vorbestimmung Allahs kann auch abgewendet werden durch zum Beispiel Spenden, durch Bittgebete. Du hast heute gespendet, bist in dein Auto raus und fast wäre dir jemand reingefahren, aber der Engel hat dafür gesorgt, dass dieser Autofahrer nicht reinfährt. Warum? Weil du heute die Gnade Allahs erfahren durftest, weil du gespendet hast. Ja. Und daran glaubt natürlich nur ein Gläubiger, ein Materialist, der überhaupt nicht an Allah glaubt, der sagt, also bitte, ja, was hat denn das damit zu tun? Ja, dieser Aberglaube hier. Aber der Gläubige, der Mu'min, der weiß, dass die Engel existieren und der die Aufgaben der Engel kennt, weiß, die beste Versicherung ist, dass ich spende, dass ich Gutes tue, dass ich Dua mache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht, indem er sagte, وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتْ. Also, und beseitige und halte von uns weg das Schlechte dessen, was du vorgeschrieben hast. Es wurde vorgeschrieben, dass du einen Unfall baust. Oh Allah, bitte mach das weg. Wie geht das? Das werden wir inshallah, wenn wir über Al-Qadar al-Qadar näher reden, noch mehr erklären. Aber es gibt Vorbestimmungen, die bei den Engeln sind und Vorbestimmungen, die in der bewahrten Tafel ist, also in Al-Lawh al-Mahfuz. Al-Lawh al-Mahfuz beinhaltet den letzten Stand, also das allerletzte. Also das, was schlussendlich auch geschehen wird. Aber das, was die Engel besitzen, ist nicht der letzte Stand, sondern das kann sich noch ändern. Zum Beispiel in Laylatul Qadr, der Nacht der Bestimmung. Da schreiben die Engel auf, was im nächsten Jahr passiert. Das kann sich ändern durch Dua und Spenden und so weiter. Es ändert sich gemäß was? Es ändert sich gemäß dessen, was im Lawh al-Mahfuz geschrieben ist. Ja? Und deswegen sagen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتْ. Also wende von uns ab und halte von uns fern das, was du an der Vorbestimmung festgelegt hast, was schlimm ist oder was schlecht ist. Wenn ich das weiß, dass Engel mich behüten, dass Engel für mich Dua machen und Istighfar machen, wenn du Wudu machst und schlafen gehst, dann werden die Engel für dich um Vergebung bitten, die ganze Nacht durch. Liebt man dann nicht Allah Azza wa Jal? Wer bin ich denn, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir so einen Engel bringt, der für mich um Vergebung bittet und ich, der Sündiger, sündige am laufenden Band? Das heißt, dass ich dies erkenne, führt dazu, dass ich diese Engel liebe und es führt dazu, dass ich natürlich deren Schöpfer liebe und denjenigen, der ihnen befohlen hat, zu mir zu kommen, um für mich zu sorgen, um für mich um Gnade zu bitten oder um Vergebung zu bitten. Also, hier heißt es, Dankbarkeit für Allahs Güte und Fürsorge, die er seiner Schöpfung zuteil werden lässt, indem er Engel damit beauftragte, sie zu bewahren, die Taten der Menschen aufzuschreiben und anderes zu tun, das den Dienern Allahs von Nutzen ist. Der Erhabene sagt, er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Also, vor sich und hinter sich, das sind die Engel, die den Menschen behüten und beschützen, damit ihm nichts zustößt, was schlecht ist. Wie gesagt, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala es schlussendlich vorgeschrieben hat, dann werden sie nichts tun, sondern diesem Schicksal eben freien Lauf geben. Ebenso schreiben sie die Taten der Kinder Adams auf, damit diese nicht verloren gehen. Der Erhabene sagt, Kiramen Katibin, also Edle, die alles aufschreiben. Was für eine Auswirkung hat diese Kenntnis, dass ich neben mir rechts und links Engel habe, die alles aufschreiben? Ja? Nochmal bitte? Es bringt mich dazu, gute Taten zu machen, genau. Weil ich weiß, sie werden aufgeschrieben, ja? Man handelt und redet bewusster. Barklofik. Man handelt und redet bewusster. Man fühlt sich also beobachtet. Man sündigt ja nur dann, wenn man vergisst, dass man beobachtet wird. Das ist ja die Waffe des Teufels. Er hat ja nichts, womit er uns überreden kann, außer dass er uns in diese Achtlosigkeit treibt, dass wir vergessen, dass Allah uns sieht, dass wir vergessen, dass die Engel uns sehen, dass wir vergessen, dass Jahannam vorhanden ist, dass wir vergessen, dass wir in dieser Sekunde sterben können. Das alles vergessen wir. Wir gelangen in ein Koma, in eine Achtlosigkeit und deswegen sündigen wir. Aber derjenige, der Allah gedenkt und derjenige, der sich an die Engel erinnert, der wird natürlich sich schämen. Da ist ein Engel neben dir, der schaut dir zu gerade, wie du die Sünde machst, wie du gerade in die Disco gehst oder in die Kneipe gehst oder die Zigarette rauchst. Er schaut dir gerade zu, wie du gerade mit einem über einen anderen lästerst und so weiter und so fort. Das wird ja alles von denen gehört bzw. gesehen und auch noch aufgeschrieben. Und trotzdem ist die Gnade Allahs Azza wa Jal selbst in diesem Moment vorhanden, dass derjenige, der die Sünden aufschreibt, erst einmal wartet. Die guten Taten werden sofort aufgeschrieben. Die Sünden werden erst später aufgeschrieben, nach einer Weile, so dass du um Vergebung bitten kannst, dann ist das so, als ob du es nie getan hättest. Und selbst wenn du dann, wenn du so achtlos warst, dass du nicht mal um Allah um Vergebung gebeten hast, dass du nicht mal das bereut hast, und es wurde aufgeschrieben, kannst du es trotzdem nochmal wegbekommen, durch die guten Taten vernichten oder löschen, die schlechten Taten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es sagt. So auch die Liebe zu den Engeln angesichts der Rechtleitung, die Allah ihnen zuteil werden ließ und die in ihrer vollkommenen Anbetung Allahs und in ihrem Beistand, den sie den Gläubigen erweisen und für die sie um Vergebung bitten, zum Ausdruck kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. Jeden Morgen, wenn der Diener Allahs aufsteht, kommen zwei Engel herab. Einer der beiden spricht, O Allah, vergelte dem Freigebigen Gutes. Und der andere spricht, O Allah, gib dem Geizigen Verderb. Jeden Morgen. Wenn ein Muslim das weiß und sich erinnert, es reicht ja nicht, das zu wissen. Man muss sich auch daran erinnern. Du stehst auf und du bekommst dieses Bittgebet geschenkt von diesen Engeln. Wenn du zu denen gehörst, die ausgiebig geben, armen Leuten Geld geben oder Gutes tun mit ihrem Geld, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dieses Bittgebet erhören und dir auch Segen geben in deinem Geld, in deiner Gesundheit, in deinem Leben, in deiner Familie. Wenn aber der Mensch geizig ist, dann wird er natürlich es kosten, dass dieser Engel diesen Dua gemacht hat und man wird den Verderb eben spüren. Und das ausgiebige Geben heißt nicht nur, dass ich Milliarden ausgebe für Moscheen. Natürlich ist das eine gute Sache, wenn man für Moscheen spendet. Aber selbst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das Stück Essen, das du in den Mund deiner Ehefrau legst, ist eine Spende. Ja? Das heißt, man kann auch damit spenden, wenn jemand zur Arbeit geht, 8 Stunden arbeitet und da müde wird oder vielleicht 12 Stunden arbeitet und hin und zurück und so weiter. Wenn er die Absicht hat, oh Allah, ich möchte, dass du mich belohnst dafür, denn ich mache ja dies für meine Familie, für meine Ehefrau, für meine Kinder, da möchte ich dafür belohnt werden, dann gehörst du auch zu denjenigen, die diesen Segen dieses Bittgebets erfahren werden. Wenn aber jemand natürlich arbeitet und seine Familie im Stich lässt, ja, er isst immer das Beste draußen und seine Familie darf verhungern und so weiter und so fort, dann wird er natürlich den Verderb spüren, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Möge Allah uns vor dem Verderb bewahren. Nun heißt es hier weiter, darum müssen wir die Engel lieben, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil sie Allah gehorsam sind und es unsere Pflicht ist, jeden zu lieben, der sich Allah unterwirft. Ja, das ist klar, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auferlegt, die Gläubigen zu lieben. Und die Gläubigen sind nicht nur die gläubigen Menschen und die gläubigen Dschinn, sondern auch die gläubigen Engel. Deswegen ist es eine Aufgabe des Muslims, die Engel zu lieben. Erstens, weil sie an Allah glauben, weil sie ihm gehorchen. Weil sie Allah gehorsam sind und es unsere Pflicht ist, jeden zu lieben, der sich Allah unterwirft, seien es nun die Engel oder andere Geschöpfe. Das heißt, wir empfinden Zuneigung zu ihnen, weil sie dem Befehl Allahs Folge leisten. Allah Azza wa Jalla sagt, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Zweitens, weil sie für uns um Vergebung bitten und Allah sie mit unserem Schutz beauftragte. Denn Allah Azza wa Jalla sagte, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Diejenigen, die den Thron tragen, wer sind das? Das sind die Engel. Und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, lobpreisen ihren Herrn und glauben an ihn und bitten um Vergebung für diejenigen, die glauben. Und hört euch mal an, was sie nun sagen, diese Engel. Sie sagen, unser Herr, du umfasst alles in deiner Barmherzigkeit und deinem Wissen. So vergib denjenigen, die bereuen und deinem Weg folgen und bewahre sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Subhanallah. Das ist so etwas Schönes, etwas Herrliches, wenn du weißt, gut, ich habe gesündigt, aber es gibt ja jemand, der hoch angesehen ist bei Allah. Und das sind die Engel. Und die werden für mich um Vergebung bitten. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht mehr bereuen musst. Denn was sagten sie? Sie sagen, so vergib denjenigen, die bereuen. Natürlich musst du die Sünde bereuen. Du musst alles daran tun, dass du diese Sünde nicht mehr machst. Aber als Motivation dafür, denn viele von uns denken manchmal, ja, wer bin ich denn, dass Allah Azza wa Jalla mir jetzt nun vergibt und ich habe doch so viele Sünden getan und so. Du bist ja nicht alleine, sondern es gibt auch noch die Engel, die für dich um Vergebung bitten. Sie sind von höchster Schamhaftigkeit, da sie den Gläubigen ja niemals verlassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. Hütet euch davor, euch zu entblößen, denn bei euch sind solche, die euch niemals von der Seite weichen, außer beim Verrichten der Notdurft und beim Geschlechtsverkehr. Darum seid schamhaft ihnen gegenüber und erweist ihnen Ehre. Abu Isa sagte, dass dieser Hadith gharib sei. Und Al-Albani sagte, er ist da'if. Bezüglich dieses Hadiths gibt es eine Angelegenheit, die vielleicht hier interessant ist. Darf man sich entblößen? Man darf sich entblößen, wenn es sein muss, wie zum Beispiel beim Verrichten der Notdurft, beim Duschen oder auch beim Geschlechtsverkehr. Denn einige sagten, das darf man nicht. Ja, man muss sich bedecken, wenn man duscht oder wenn man Beischlaf hat Und dem ist nicht so, sondern es ist erlaubt in diesem Falle, sich zu entblößen und zu reinigen oder zu duschen, wie gesagt, oder Geschlechtsverkehr zu haben. Das bedeutet aber, dass man nicht die ganze Zeit entblößt in der Wohnung rumlaufen soll. Man soll auch die Engel respektieren. Wenn es nicht sein muss, dann bitte schön anziehen. Ja, nicht, dass man denkt, man wäre alleine. Du bist nicht alleine. Denn die Engel sind in der Wohnung. Natürlich, außer du hast die Engel verjagt. Wie verjagt man Engel? Mit Bildern. Und? Mit Hunden, beziehungsweise mit Gedenken des Teufels. Ja, indem man diese Lieder, diese Musikinstrumente spielen lässt. Damit verjagst du natürlich die Engel. Oder auch durch schlechten Geruch. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich weiß nicht, ob das noch kommen wird hier, auf jeden Fall, sagte er, die Engel fühlen sich belästigt von den Sachen, von denen sich auch der Mensch belästigt fühlt. Vom schlechten Geruch zum Beispiel. Deswegen, wenn man daheim schlechten Geruch hat wie Zigaretten, dann bleibt kein Engel dort. Ja, dann wollen die auch nicht mehr dort bleiben. Genauso wie der normale Mensch nicht in diesem Ort bleiben möchte. Oder zum Beispiel, wenn der Mensch Zwiebel gegessen hat oder und so weiter und so fort, dann sollte man so schnell wie möglich auch sich reinigen, aus Respekt vor den Engeln. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch auferlegt, dass wir nicht auf der Straße einfach so drauf los spucken sollen, sondern an den Rändern, du gehst dann an einen Rand oder irgendwo, also nicht mitten in der Straße, denn es könnte sein, dass da ein Engel ist. Und so weiter. Das heißt, der Mensch lebt hier nicht alleine auf dieser Welt, sondern er weiß, es gibt noch andere Geschöpfe, die er respektieren muss, die Rechte besitzen. Und so auch eben diese Engel, die in der Wohnung sind. Sie bleiben nicht in der Wohnung, wenn Bilder aufgehängt werden. Bilder von Menschen oder Tieren. Bilder von Menschen oder Tieren oder auch Skulpturen von Menschen oder Tieren. Die dürfen nicht aufgehängt werden, sondern sie müssen beseitigt werden, damit diese Wohnung für Engel eben geeignet ist. Und natürlich auf keinen Fall Hunde daheim haben, was bei einigen Muslimen zur Mode wurde, dass sie Hunde besitzen. Und das ist natürlich nicht erlaubt im Islam, außer wenn man unbedingt einen Hund braucht, wie einen blinden Hund, einen Rettungshund. Aber den lässt man dann auch nicht in der Wohnung die ganze Zeit aus. Natürlich, also blinden Hund braucht man nicht daheim, ne? Also, sondern auf der Straße. Also einen Hund, wenn man einen Wachhund oder einen Hund, den man eben benötigt für zum Beispiel Krisenfälle bei Erdbeben, so einen Rettungshund, die dürfen trotzdem nicht in den Wohnungen bleiben. Sondern außerhalb der Wohnung machst du eben so eine Hütte und dann kannst du ihn lassen für, wie gesagt, die verschiedensten Zwecke. In der Wohnung darf er nicht bleiben. Wer einen Hund besitzt, ohne Grund, es ist kein Rettungshund und er arbeitet auch nicht mit diesem Hund da in den Hilfswerken und so weiter und so fort, sondern er hat einfach nur mal so einen Hund, einfach so, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von diesem Menschen, der so einen Hund besitzt, gehen täglich ein Berg voller Hasanat verloren. Täglich ein Berg voller Hasanat. Also wer mit den Hasanat nichts anfangen kann, der nimmt sich dann einen Hund. Aber derjenige, der weiß, ich brauche auch die letzte Hasana Yawm al-Qiyamah, ich möchte meine Hasanat, meine Belohnungen nicht vergeuden, der wird sich keinen Hund aneignen. Ja, da muss dieser Mensch, der Muslim, dieses lernen und auch nachvollziehen. Ja. Es heißt hier weiter, ein Freund Imam Ahmeds kam einst zu diesem, als er krank war, fand ihn dabei stöhnend vor Schmerzen und sagte, Abu Abdullah, also Ahmed ibn Hanbal heißt Abu Abdullah, du stöhnst, wodurch Tawus, das ist ein Gelehrter von den Tabi'in sagte, dass der Engel selbst das Stöhnen des Kranken aufzeichnet. Denn Allah sagte, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. So blieb Abu Abdullah geduldig und ließ das Stöhnen. Also Ahmad ibn Hanbal. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, der Glaube an die Engel führt dazu, dass wir was umsetzen. Er hat das gehört, also setzt er es um. Ja? Das Stöhnen im Sinne von, das, von Klagen natürlich. Ja? Wenn die Schmerzen doch so stark sind, dass mal ein Ton herausgekommen ist, das ist kein Problem. Aber es gibt Leute, die haben nichts Besseres zu tun und möchten damit Klage zeigen. Ja? Das ist natürlich dann nicht erlaubt. Ebenso sagen die Engel gemeinsam mit dem Gläubigen auf deren Bittgebet hin, Amin. Das heißt, also erst einmal natürlich in der Fatiha, und zwar Abu Huraira radiallahu anhu sagte, wenn der Imam die Worte spricht, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden, dann sagt Amin. Wer auch immer diese Worte mit den Engeln spricht, dem werden all seine Sünde vergeben. Was bedeutet, dass man diese Worte mit den Engeln spricht? Wann muss man Amin sagen? Ja, wann? Genau. Und wann? Wenn der Imam Amin sagt, wann? Bevor er es sagt, während er es sagt, nachdem er es sagt? Mit ihm. Das bedeutet? Mach's mir vor. Ja, und du musst natürlich beide jetzt spielen. Du musst den Imam spielen und den hinter dem Imam. Also wenn der Imam sagt, vom Wort Amin, sagst du sofort Amin. Es gibt viele, die warten, bis der Imam sagt, Amin, Amin. Nein. Sobald der Imam sagt, sagst du auch Amin. Ist das klar? Genau, sobald er damit beginnt, also gleichzeitig. Du machst es so, wie er es macht. Ja? Also das ist, also wer so Amin sagt, dem werden die Sünden vergeben, bi'idhnillahi ta'ala. Und zu diesem Bittgebet gehört auch, dass die Engel immer sagen, Amin, und dir das Gleiche. Wenn du sagst, möge Allah dir 5 Millionen geben, sagen die Amin und dir das Gleiche. Wenn du sagst, möge Allah dir die schlimmste Krankheit geben, dann sagen sie Amin und dir das Gleiche. Wenn ich das weiß, werde ich natürlich nicht schlechte Bittgebete aussprechen. Ich werde nicht fluchen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, möge Allah dir das machen und das machen und das machen und das machen. Du darfst nicht vergessen, du bekommst das Gleiche auch. Denn die Engel sagen, und du auch. Wenn du aber sagst, möge Allah dir eine gute Arbeit geben, eine gute Familie geben, gute Kinder geben, dann sagen die Engel, Amin, und du auch. Dann geht es hier weiter. Sie umgeben all jene, die sich zum gemeinsamen Gedenken Allahs versammeln, mit ihren Flügeln, die bis zum Himmel der Erde reichen, loben die Allahs Gedenken bei ihrem Schöpfer und unterrichten ihm davon. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dann all diesen Menschen, die an solchen Sitzungen teilnehmen, wie diese, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Das sind nun einige Auswirkungen bzw. einige Eigenschaften und Aufgaben der Engel. Bi'idhnillah werden wir inshallah den Rest das nächste Mal weiterführen. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.